Zum 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung richteten ausländische Persönlichkeiten Glückwunsch-Telegramme und Briefe an den obersten Führer der Partei, des Staates und der Armee Kim Jong-un. Unter ihnen sind Leiter der Parteien und Organisationen, hohe Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen, militärischen und wirtschaftlichen Kreise von vielen Ländern wie Libanon, Spanien, Nepal, Malaysia, Bangladesch, Syrien, Kambodscha, Russland, China, Kuba, der Mongolei, Iran, Indien, Japan, Vietnam, Deutschland, Venezuela und den USA und Vertreter der internationalen Organisationen, der Sozialideologie-Studien- Organisationen und der Gesellschaften für die Unterstützung der Vereinigung Koreas und für die Freundschaft. In den Telegrammen und Briefen schätzten sie Genossen Kim Il-sung als einen großen Mann, der dank seiner genialen Idee und Theorie, hervorragenden Führungsfähigkeit und grenzenlosen gütigen Charakterzügen und Tugend hoch verehrt wurde und den früher die Menschheitsgeschichte nicht gekannt hatte. Sie äußerten dann ihre Überzeugung davon, dass die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk unter der Führung von verehrten Marschall Kim Jong-un noch größere Siege im heroischen Kampf für den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates erringen werden. Dem ZK der PDAK schickten das ZK der Volkspartei Kambodschas, der Generalsekretär des Nationalen Rates der KP Indiens und der internationale Sekretär der KP Dänemarks Glückwunsch-Telegramme.